Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Emilys Geist, Hörspiel von Colin Finbow. Übersetzung, Bearbeitung und Regie Andreas Weber-Schäfer. Es hat sich nichts verändert. Immer noch beeindruckend. Hallo! Hallo, Großvater! Edward, du weißt, dass es sie nicht mehr gibt. Vielleicht doch. Sein Geist könnte noch hier wohnen. Edward, Emily, seid bitte nicht so ausgelassen. Bitte, Papa, dürfen wir das Haus erforschen? Wenn das leise vonstatten geht, ja. Oh ja. Ja, Emily! Was für ein Lärm, der die Toten auferstehen lassen kann. Erdemann, sei nicht taktlos. Ich hatte den Eindruck, dass die Reise nicht aufhören wollte. Erst in der Kutsche durch London und dann in der klappernden Eisenbahn. Edward bekam Ruß in die Augen, als er aus dem Fenster sah und mein Haar wurde zerzaust. Mama und Papa behielten wir immer Haltung. Er las die Times und sie sah aus, als ob wir nur einen kleinen Ausflug an die See machten. Dabei verließen wir London. Für immer. Ich wüsste zu gern, in welchem Zimmer Großvater gestorben ist. Anfangs war nichts Ungewöhnliches an dem Haus. Aber das weißt du doch, in seinem Bett, im Schlafzimmer. Emily, wo läufst du hin? Ins Freie, Papa. Bitte. Aber nur so weit, wie der Garten reicht. Ja, Papa. Ja, ich hoffe, dass Emily sich hier gut einlebt. Sie war viel zu ungestüm in London. Das Landleben soll eigentlich für mehr Ausgeglichenheit sorgen. Stattdessen scheint es neue Energien in ihr freigesetzt zu haben. Es ist nur die Aufregung und die schöne Erinnerung an ihre Kindheitstage mit dem Großvater. Die Kinder fühlen sich wie in den Ferien. Ich nicht, Mama. Natürlich nicht. Du bist dir der Bedeutung unseres Umzuges in Großvaters Haus bewusst. Dem Familiensitz? Ja. Seit Jahrhunderten bis heute im Jahr 1909. Wir sind jetzt Landbewohner, mein Sohn. Deine Mutter ist die Dame des Hauses und wir die Edelleute. Also ich benötige unbedingt ein Gewehr und einen Apportierhund. Ich werde dich mit auf die Jagd nehmen. Oh ja. Ich verderbe euch nur ungern den Spaß, meine Lieben, aber wir haben keine Pferde mehr. Großvater hat die Stelle verkauft. Ah, wir werden sie wieder einrichten. Auch das Haus gehört renoviert. Es soll in seinem alten Glanz wieder der Stolz des Dorfes werden. Mein Gott, liegt der Staub hier dick auf allen. Vater hätte Mrs. Crabtree nie erlauben dürfen, ihre Pflichten so zu vernachlässigen. Papa hat gesagt, nur bis zur Gartengrenze. Wir dürfen nicht zum Fluss. Komm ins Boot, Emily. Ich weiß sowieso nicht, wie man rudert und die Strömung ist viel zu gefährlich. Es hat also gar keinen Sinn, dass du die Leine losmachst. Wenn du ins Boot kommst, werde ich Papa auch nicht sagen, dass du bis zum Fluss gegangen bist. Na warte, das ist Erpressung. Emily! Halt dich irgendwo fest! Hilfe! Kann ich schwimmen? Edward! Ich doch auch nicht, das weißt du doch! Ich spürte Wasser in meinen Augen. Es machte meine Ohren taub, füllte meinen Hals. Ich war wie gelähmt vor Grauen. Jedenfalls konnte ich keinen Muskel mehr bewegen. Als plötzlich... Emily. Hör auf zu toben! Ruhig! Halt dich an mir fest! Bis gleich am Ufer. Oh, Emily, wie geht's dir? Du bist gleich wieder in Ordnung. Lauf mich weg. Ich hab dir doch noch gar nicht gedankt. Er hört dich nicht mehr. Warum bleibt er nicht? Danke. Emily, ich habe dich ausdrücklich gebeten, im Garten zu bleiben. Es tut mir leid, Papa. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst... Ja! Mrs. Crabtree, bitte bringen Sie Emily auf ihr Zimmer. Dort wird sie bis zum Dinner bleiben. Sehr wohl, Sir. Ich nehme an, Mama war immer ein Engel, als sie ein Mädchen war, Mrs. Crabtree. Ich weiß nicht. Es steht mir nicht zu, über andere zu urteilen. Sicher war sie nicht dauernd in Schwierigkeiten wie ich. Ich habe bereits warmes Wasser bereitgestellt, damit sie sich säubern können. Ich dachte mir schon, dass sie auf ihr Zimmer geschickt werden. Danke, Mrs. Crabtree. Ich wollte ihr Nachthemd bereitlegen, aber ich konnte es nicht finden. Aber ich bin nicht ins Bett geschickt worden. Es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Wahrscheinlich habe ich es in den Korb getan. Alles musste so rasch gehen. Ich werde nachsehen. So schrecklich ist das Hemd aber nicht, Mrs. Crabtree. Eine Ratte! Ein großes weißes Untier mit roten Augen. Schnell, klettern Sie aufs Bett. Ah, keine Angst, sie tut Ihnen nichts. Es ist Alice. Ich habe sie in der Schule gegen Briefmarken eingetauscht. Es sind Schädlinge. Und sie verbreiten Seuchen. Nur die wilden Ratten. Bitte, Mrs. Crabtree, verraten Sie mich nicht. Sie ist die einzige Freundin, mit der ich reden kann. Solange sie in einem Käfig bleibt, soll es mir recht sein. Arme Alice, ich weiß, wie du dich fühlst. Missverstanden und zurückgestoßen. Du rennst ziellos in einem Rad, das dich nirgends hinführt. Wie viel Zeit haben wir schon gemeinsam verbracht? Ich hatte gehofft, Papa würde nachsichtiger werden, wenn wir aus Land ziehen. Vergeblich. Trotzdem, was für ein aufregender Tag. Dafür brauche ich eine ganze Seite im Tagebuch. Abgesehen von den Katastrophen war es schön, wie sonst auch in den Ferien, wenn wir hier waren. Es ist schwer, sich zu vergegenwärtigen, dass dies nun unser neues Zuhause ist. Es wird mir gefallen. Bist du das, Edward? Hast du was? Kaum zu glauben, Alice, da ist niemand. Also was hat deine Schwester nur geritten, doch hier an den Fluss zu gehen? Ich weiß es nicht, Papa. 1000 Mal habe ich sie vor den Gefahren des Flusses gewarnt. Die Strömung ist stark genug, sogar einen ausgewachsenen Mann bis zum Wehr vorzureißen. Schrecklicher Gedanke. Ja. Mir schaudert, was aus Emily werden soll, wenn sie sich weiter so entwickelt. Aber nun zu dir, Edward. Diesen Spaziergang wollte ich zu einem Gespräch unter 4 Augen mit dir nutzen. Über Emily? Nein. Edward, auch du wirst größer. Und bald wirst du auf eigenen Füßen stehen. Muss sich in der Welt der Erwachsenen bewähren. Tja, da gibt es viele Gefahren. Natürlich weiß ich, dass ich mich auf dich verlassen kann. Den guten Namen unserer Familie in Ehren halten wirst. Du weißt, was ich meine. Ja, Papa. Edward, es wird Leute geben, die versuchen werden, deine Standhaftigkeit zu unterminieren. Hörst du mir zu? Edward! Ich möchte nur wissen, was das für Papierschnitzel sind, die da auf dem Fluss treiben. Lauter kleine Quadrate. Gib Acht, dass du da nicht auch reinfällst. Ich halte mich am Baum fest. Sieh dir das an. Auf jedem Papierstück ist ein Buchstabe geschrieben. Ein M, ein Y, ein E. Emily. Was war das? Fisch wahrscheinlich. Wir müssen zurück. Irgendwie ist der Wind unangenehm kühl geworden. 5 Uhr. Erst 5 Uhr in der Frühe. Die Vögel haben mich aufgeweckt, Alice. Ich hatte vergessen, wie laut Singvögel sein können. In London gibt es nur Spatzen. Das hier ist schöner. Ich werde darüber nachlesen, um sie an ihrem Gesang erkennen zu können. Das soll ein Entdeckungstag werden heute. Erst werde ich ein paar Kapitel in Großvaters Medizinbüchern lesen und dann werde ich die Gegend erkunden. Was für ein schöner Morgen. Der Beginn von herrlichen Ferientagen. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ich bin Mrs. Rapstock. Es ist mir zwar bewusst, dass die Sommerferien noch nicht beendet sind, aber die Nutzlosigkeit des Müßiggangs sollte stets von der Würde des Lernens besiegt werden. Wovon redet sie? Ich weiß nicht. Zeiten von Dunst und milder Fruchtbarkeit soll unser Herbst sein. Ein Frühling des Verständnisses. Euer Verstand wird nicht auf der Dorfschule erblühen, beim einfachen Pack, sondern so, wie es eurer sozialen Stellung zukommt. Ich bin eure Erzieherin. Nicht mehr für lange. Du hast es gut. Ruhe bitte. Also Zeit für Mathematik. Auf den Einband eurer Übungsbücher schreibt ihr bitte in Schönschrift mein Mathematikbuch und euren Namen. Was hast du da, Emily? Nichts, Mrs. Rapstock. Es sind nur ein paar Zettel aus meinem Buch gefallen. Bitte zeig sie her. Was hat das zu bedeuten? Bitte, Mrs. Rapstock, es sind nur ausgeschnittene Buchstaben. Sie haben keine Bedeutung. Nun? Es bedeutet, dass du unaufmerksam bist. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Was ist mit deinen Ohren? Sie werden gleich den Schlag meines Rohrstocks zu hören bekommen, wenn du dich nicht zusammennimmst, junge Dame. Du siehst aus, wie gerade aus dem Tower entlassen. Ach, so fühle ich mich auch, Edward. Sie ist ein Monster. Als Papa meinte, dass wir bald unsere Studien fortsetzen, hatte ich nicht gedacht, dass das schon heute sein soll. Ich hatte noch so viel vor. Oh, du kannst lachen. Für dich hat es bald ein Ende. Du tust mir leid, ehrlich. Außerdem hast du mich wieder in Schwierigkeiten gebracht. Was meinst du? Ich nehme an, du hast diese kleinen Zettel mit Buchstaben, die meinen Namen ergeben, in das Buch getan. Ich wollte dich schon fragen, woher du sie hast. Ah, spiel nicht den Unschuldigen. Fast hätte ich den Zorn der Rapstock zu spüren bekommen. Ich habe die Zettel im Fluss schwimmend gefunden und sie dann in meinem Zimmer gelassen. Ehrlich, ich habe sie nicht in dein Buch gelegt. Ich bezweifle, dass Vater dieses Büro in den letzten Jahren betreten hat. Die Staubschicht ist so dick. Die Papiere hier scheinen nach demselben Zufälligkeitsprinzip geordnet wie seine übrige Buchhaltung. Also ich fürchte, das sind noch mehr Rechnungen. Ja, die meisten davon sind unbezahlt. Oh, Algernon, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung. Eine leichte Ahnung hatten wir schon, Edith. Wir wussten, dass er an Geldangelegenheiten nicht interessiert war. Sein Lebensinhalt als Arzt war heilen. Er hatte keine Zeit, sich um die Finanzen zu kümmern. Aber dass er so hoch verschuldet war. Er muss so beliebt gewesen sein, dass seine Gläubiger die Forderungen wiederholt aufgehoben haben. Also auf ein solches Ausmaß an Desorganisation war ich nicht vorbereitet. Desorganisation ist mir ein Gräuel. Die Schulden werden ernsthafte Auswirkungen auf unsere Pläne mit dem Haus haben. Sie werden ernsthafte Auswirkungen auf meine Lebenspläne haben. Ich habe mit Schulden gerechnet, gut. Aber ich habe mich auch auf eine Pacht für das Weideland verlassen. Und auf den Erlös aus dem Verkauf der Hütten im Dorf. Ich weiß, Algernon. Ja, nun muss ich erfahren, dass er das Land als Geschenk unter ein paar Bauern aufgeteilt hat und die Hütten für eine lächerliche Summe bereits vor 3 Jahren verkauft hat. Wir müssen uns bemühen, so sparsam wie möglich zu leben. Ach, Edith. Ich hatte mich so gefreut, als Gentleman auf dem Lande zu leben. Nun muss ich erwägen, wieder in der Londoner Bank zu arbeiten. So weit wird es nicht kommen. Ich fürchte, unsere Träume werden zu Staub. Donner grollte fortwährend. Unten, im tiefen Keller, wachten die Geister auf. Und die Gerippe rasselten mit ihren Knochen. Seit Jahrhunderten zum ersten Mal erhoben sie sich. Langsam und noch steif. Sie klapperten die Treppe hinauf. Die Tür sprang auf. Das war ein Geist. Es war der Wind. Nein, ich bin das. Was um alles in der Welt macht ihr mitten in der Nacht? Ich muss mich sehr wundern über dich, Edward. Geh sofort in dein Zimmer. Ja, Vater. Gute Nacht, Emily. Über mich wundert er sich nicht. Er erwartet es bereits, dass ich umgezogen bin. Jungens haben nur Vorteile im Leben. Meine Ausbildung hört nach Mrs. Rapstock auf. Aber Edward darf auf die Universität studieren, was immer ihm beliebt. Ach, Alice, es ist so ungerecht. Er wird das Haus erben und der Familie Ehren machen. Während ich jemanden heiraten werde, an dem mir nichts liegt, nur weil es Papa so will. Der Rest des Lebens wird mit dem Aufziehen von Kindern vergehen. Oh, das ist seltsam. Ich bin mir sicher, dass ich die Zettel mit den Buchstaben in einem kleinen Stapel auf dem Frisiertisch gelassen habe. Jetzt liegen sie auf dem Boden ausgebreitet und buchstabieren meinen Namen. B-L-Y. Wer ist da? Ist da jemand? Ich habe Schlimmeres erwartet nach gestern Nacht. Papa war sehr ärgerlich. Wenn ich jetzt allein gewesen wäre, hätte es eine Strafe gegeben. Er muss Sorgen haben. Seitdem wir hier sind, ist er bedrückt. Edward, hast du heute Nacht etwas gehört? Komisch, dass du das fragst. Natürlich habe ich das. Wirklich? Du hast es gehört? Ach, Regen, Donner. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir ein ziemliches Gewitter. Ach, Edward. Ach, Edward. Hast du die Stimme gehört? Sei vorsichtig. Du weißt, was mit der heiligen Johanna geschah, als sie Stimmen hörte. Du hast wirklich nichts gehört. Doch, Papa ruft. Du störst mich, Emily. Aber du hast mich doch gerufen. Nein, dein Benehmen stört mich. Mrs. Rapstock ließ mich wissen, dass du zu spät zum Unterricht kommst. Es tut mir leid, aber ich bin so oft in Du verlangst sehr viel Geduld von mir. Und ich bin nicht bereit, deine Anwandlungen von Rebellion weiter zu tolerieren. Mrs. Rapstock wird dir eine Strafarbeit geben, die du auf deinem Zimmer erledigen wirst. Ich darf nicht zu spät zum Unterricht kommen. Ich darf nicht zu spät zum Unterricht kommen. Ich darf... Oh, Alice, was für einen Sinn hat es, diese stupiden Zeilen zu schreiben? Ich möchte raus. Es ist so ein schöner Sommertag. Ich könnte Kräuter suchen. In Großvaters Buch über Heilkräuter finde ich sicher ein Mittel gegen Verwirrung im Kopf. Und mein Kopf ist wahrhaftig in Unordnung. Diese fremde Stimme in meinem... Emily. Woher kennst du meinen Namen? Was hast du da für Bilder in deiner Hosentasche verschwinden lassen, Edward? Nichts. Ich habe sie in Papas Kommode gefunden. Du musst nicht so schuldbewusst gucken. Es macht mir nichts aus, wenn du die Bilder von nackten Frauen ansiehst. Allerdings nur, wenn du nicht von mir verlangst, dass ich mir Bilder von nackten Männern ansehe. Morgen ist es soweit. Ich kann es kaum erwarten, an die Universität zu gehen. Nur könnte ich vielleicht Alice mitnehmen? Alice bleibt bei mir. Du kannst sicher nicht verstehen, wie ich mich gerade fühle. Doch, doch. Vergiss nicht, wir haben viel zusammen erlebt. Nicht wie gewöhnliche Geschwister, die ständig streiten. Ja. Edward, bevor du abreist, wollte ich dir nur noch etwas sagen. Ich glaube nicht an Geister, weil das unwissenschaftlich wäre. Aber es gibt da vielleicht eine andere Möglichkeit. Das Haus könnte verwünscht worden sein. Von Großvater? Von einem Mädchen. Oh, ist sie hübsch? Ich höre, wie sie mich ruft. Ich höre, wie sie nach Atem ringt. Ach komm, du glaubst mir nicht. Doch, es wird stimmen. Wenn es für dich stimmt, warum sollte ich dir nicht glauben? Du wirst mir fehlen, Edward. Wir haben das Privileg, in einem aufregenden Zeitalter zu leben, das Zeitalter König Edwards. Das britische Empire beherrscht 1/5 der festen Erdoberfläche. Wir konnten das Entrollen der britischen Flagge... Was ist, Emily? Bitte, Mrs. Rapstock, welches Fach haben wir gerade? Geographie. Wir konnten das Entrollen der britischen Flagge in immer mehr Gebieten miterleben. Diese große Nation breitet ihr Credo über Barbarei und... Was ist nun schon wieder, Emily? Bitte, Mrs. Rapstock, Glauben Sie, dass Frauen das Wahlrecht erhalten werden? Was hat das mit Geografie zu tun? Ja, Frauen leben in allen Ländern. Ach, du bist unverschämt. Ach, warum soll ich mich erhitzen? Brauchen Sie eine Erfrischung, Mrs. Webster? Was machst du mit der Blumenvase? Oh! Deine Erzieherin kann heute keinen Unterricht geben. Mrs. Rapstock entschuldigt sich mit einer leichten Erkältung. Sie muss in den Regen geraten sein. Das ist kein Anlass zur Freude, Emily. Sie hat genügend Aufgaben hinterlassen, an die du jetzt sofort gehen wirst. Ah, da hat jemand die Plätzchen gerochen. Guten Morgen, Miss Emily. Guten Morgen, Mrs. Crabtree. Sie quälen mich. Das ganze Haus riecht nach Kuchen. Aha. Und was beschert mir die Ehre eures Besuchs? Ich fragte mich, ob es vielleicht zu viele Plätzchen werden. Sie haben sich seit der Zeit, als Sie noch ein kniehoher Grashüpfer waren, nicht verändert. Immer noch dieser unwiderstehliche Bettelblick. Hier. Bitte. Aber nur eins. Danke. Dies ist mir der liebste Platz im ganzen Haus. Hier in der Küche habe ich mich immer am wohlsten gefühlt. Nichts verändert sich hier. Oh doch. Wir werden älter. Sie scheinen kaum zu altern. Aber ich verändere mich. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass ich mich auf eine Kiste stellen musste, um ihm beim Gemüseputzen zu helfen. Und trotzdem, wenn ich ein Junge wäre, würde bald ein neues Leben für mich beginnen. Aber so wie es aussieht, ist es eher das Ende. So etwas sagt man aber nicht. Ich meine, alles, was vor mir liegt, ist häusliche Sklaverei. Entschuldigung. Sie lesen zu viel. Aber ich bin überzeugt, dass die Dinge sich ändern werden. Die neue Frauenbewegung hat bei ihrem Treffen im Hyde Park bereits von 200.000 Leuten Unterstützung bekommen. Sogar ein paar Parlamentsmitglieder waren dabei. Also haben sogar Männer erkannt, dass Frauen gleiche Rechte zustehen. Männer müssen arbeiten und Frauen müssen weinen. Wer sagt das? Ich glaube, es steht in der Bibel. Dann sind ein paar Dinge in der Bibel nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht könnten wir das Gesprächsthema wechseln, Miss Emily. Was halten Sie von Geistern? Steht unser Haus unter einem Fluch? Es gab einmal ein Gespenst, eine Gestalt in Weiß. Ein Mädchen? Eine junge Nonne aus dem Kloster, das hier vor Jahrhunderten stand. Zumindest behaupten das die Leute. Sie wissen ja, wie beliebt Ammenmärchen bei den Dorfbewohnern sind. Man sagt, sie hätte sich mit dem Sohn des Junkers eingelassen. Als sie fliehen wollten, stolperte das Pferd, sie fiel auf einen Felsen und war tot. Der Junker starb bald danach an gebrochenem Herzen. Bald gab es Gerüchte, dass man die junge Nonne hier durch die Gegend habe wandeln sehen. Aber seit 15 Jahren hört man nichts mehr von ihr. Mit Geistern kann ich also nicht dienen. Kann ich noch ein Plätzchen haben? Klares Flusswasser mit Schilfrohr und Wasserlinien. Der Grund sanft braun. Libellen schießen über die Oberfläche. Der Fluss macht mir keine Angst. Ich genieße die Schönheit eines verbotenen Platzes. Warum sollte ich das Wasser fürchten? Oh, wollte Sie nicht erschrecken, Miss. Es war nicht schlimm. Ein bisschen warm ist mir beim Fischen geworden. Dachte, ein bisschen schwimmen wäre gut. Verpetzen Sie mich? Warum sollte ich? Es ist verboten, euren Grund zu betreten. Oh, bist du nicht der Junge, der mich aus dem Fluss gerettet hat? Ich konnte dir gar nicht danken. Das möchte ich hiermit nachholen. Schon gut. Ich bin Emily Forbesboat. Ich bin Will. Will Garrett. Also, Will Garrett, du hast die Erlaubnis, in diesem Fluss zu angeln oder zu schwimmen oder was auch immer du tun willst. Der Grund gehört meiner Mutter. Aber du hast das Recht, hierher zu kommen, wann immer du möchtest. Mm-mm. Wir haben kein Recht auf irgendwas. Warum solltest du nicht das Recht haben, die Gegend hier zu genießen, wie andere auch? Wenn ich einmal Ärztin bin, werde ich dafür sorgen, dass auch jeder ein Recht auf Gesundheit hat. Du weißt, wie man Doktor hat? Meistens werde ich ausgelacht, wenn ich das behaupte. Hab einen Schnitt im Fuß. Muss Glas am Ufer gewesen sein. Komm, lass es mich ansehen. Geht nicht. Wieso? Ich habe keine Hosen an. Daran sind Ärzte gewöhnt. Na gut, Sag es mir, wenn ich die Augen wieder öffnen darf. Jetzt, wenn du willst. Oh. Du hast doch gesagt, du bist daran gewöhnt. Zeig mir deinen Fuß. Ja, das muss behandelt werden. Zum Glück habe ich immer einen Verband für alle Fälle mit. Setz dich, sonst fällst du um. Hätte mir nicht träumen lassen, mal mit jemandem aus dem Herrenhaus zu reden. Dachte, ihr wärt alle reiche Pinkel. Das sind wir wohl auch in deinen Augen. Aber das täuscht. Wir sind nicht reich. Meine Mutter hat das Haus von meinem Großvater geerbt, der letzten Monat starb. Er war der alte Doktor, nicht? Kanntest du ihn? Ich hab von ihm im Dorf gehört. Meine Eltern konnten sich nie einen Doktor leisten. Muss ich für den Verband bezahlen? Natürlich nicht. Bitte halt still. Du nimmst es mir hoffentlich nicht übel, wenn ich dir das sage. Aber du musst dich sauberer halten. Wunden können bei all dem Schmutz infiziert werden. Es ist sauberer Dreck. Ich wasche mich, wenn ich im Fluss schwimme. Man braucht Seife. Aber Seife kostet Geld. Oh, du musst sehr arm sein. Ja, es ging uns gut, als mein Vater noch auf der Farm angestellt war. Aber er flog raus und musste ins nächste Dorf. Und wir sehen ihn jetzt nicht mehr oft. Wovon lebt ihr dann? Ich habe ein paar Jobs. Beim Buttern helfen, Heu wenden. Naja, so Sachen halt. Und was ist mit Fischen? Unterschiedlich. Manchmal reicht's für eine Mahlzeit. Ah, wenn es einmal knapp werden sollte. Ich bin sicher, dass euch Mrs. Crabtree helfen würde. Die Haushälterin? Ja. Das macht sie schon. Manchmal ein Laibbrot oder ein paar Würste. Oh, sollte das besser nicht sagen. Du kannst mir trauen. Ich verrate keine Geheimnisse. Ja, das glaube ich dir. Ich will auch nicht, dass jemand anders weiß, dass du mich ohne Hosen gesehen hast. Was ist los? Siehst du nicht? Was? Das ist ein Körper aus einer trunkenen Mädchen. Da ist nichts. Ein Mädchen in einem weißen Kleid. Halt mich fest, Will, bitte. Mit Vergnügen. Ich habe Angst, wieder reinzufallen. Und diesmal gibt mich der Fluss nicht wieder frei. Als wir herkamen, nahm ich an, Papa könne mich nicht so genau beobachten in einem so weitläufigen Anwesen. Die Hoffnung auf mehr Freiheit trug. Heute Abend gab es kein Abendessen. Aber es war der seltsamste Tag meines Lebens. Am Fluss passierte etwas Schreckliches. Ich sah mich selbst, ertrunken im Schilf liegen. Es läuft mir eiskalt über den Rücken, wenn ich daran denke. Natürlich ist es nur Einbild gewesen, aber es wirkte so echt. Das war das schreckliche Erlebnis. Aber das andere war das Schönste. Ich traf einen Jungen, der mir nicht unangenehm war. Er heißt Will. Je früher sie verheiratet ist, desto besser. Wir tragen dann keine Verantwortung mehr. Ich hatte gehofft, sie würden in Jahren etwas ruhiger werden, aber ganz im Gegenteil. Sie wird immer schwieriger. Vater ist da sicher nicht ganz unschuldig dran. Inwiefern? Seine ärztliche Arbeit. Er hat sie in ihrem Interesse bestärkt. Er hat ihr sogar seine Fachliteratur hinterlassen. Also jedenfalls bin ich dir sehr dankbar, dass du sie ins Gebet nehmen willst. Ich finde keinen Weg zu ihr. Was ich dir zu sagen habe, Emily, ist sehr wichtig. Es ist dir sicher nicht entgangen, dass es kostspielig ist, ein solches Haus zu unterhalten. Ja, Mama. Unglücklicherweise hat dein Großvater nicht viel Geld hinterlassen, als er mir das Haus vererbte. Er war, wie soll ich sagen, etwas leichtsinnig als Verwalter unseres Familiensitzes. Wir müssen dringend unsere Finanzen aufbessern und deshalb wird dein Vater morgen nach London fahren. Er wird Gespräche mit seinen ehemaligen Kollegen aus der Bank führen. Ich erzähle dir dies alles, weil wir auch von dir Verantwortung verlangen müssen. Das bedeutet, keine heimlichen Treffen mehr am Fluss. Aber Mama, ich habe keine Heimlichkeiten. Dein Vater hat mir genau von seinen Beobachtungen erzählt. Auch von dem Händchenhalten am Fluss. Ein Platz, der ohnehin für dich verboten ist. Es tut mir leid. Ich werde nicht mehr hingehen. Ich dachte mir schon, dich hier zu treffen. Was macht dein Fuß? Ein bisschen empfindlich. Drum habe ich den Verband dran gelassen. Ich sehe es mir besser noch mal an. Hast du schon einen Fisch gefangen? Zu heiß. Fische sind dann zu faul, um anzubeißen. Ich habe etwas antiseptisch Mull mitgebracht. Danke, Doktor. Es wird etwas brennen. Ich habe dich gewarnt, aber das wird verhindern, dass es sich entzündet. Geht's dir gut? Danke, sehr gut. Warum fragst du? Gestern warst du so aufgeregt. Hast Sachen gesehen. Denkst du, ich bin etwas verrückt? Vielleicht etwas durchgedreht. Es ist wegen dem Mädchen. Betrunkene? Ich höre ständig ihre Stimme. Und gestern habe ich sie erkannt. Das Mädchen bin ich. Du bist doch kein Geist. Noch nicht. Verstehe nicht. Ich glaube, ich werde ertrinken. Wenn du willst, bringe ich dir Schwimmen bei. Das würde nichts ändern. Außerdem ist der Fluss viel zu gefährlich. Und ich habe mich schon immer vor dem Wasser gefürchtet. Oh nein, ich habe gar keine Zeit gefunden, dir Alice vorzustellen. Wer ist das? Meine Ratte. Sag Halle zu Will. Du trägst eine Ratte im Kleid? Das finde ich toll. Es war überraschend für mich zu erfahren, dass dein Vater für längere Zeit nach London gefahren ist. Umso mehr fühle ich mich für deine Disziplin verantwortlich. Wir werden jetzt das französische Verb avoir konjugieren. Also, Miss Emily? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Starren Sie mich an, Emily. Es muss an den Ohren liegen. Es ist eher eine Frage der Konzentration. Wozu Französisch lernen? Französische Hits kommen nie in Charts. Also Ihre Unaufmerksamkeit ist unerträglich. Ich gebe mir Mühe, Mrs. Rapstock. So? Und warum nesteln Sie ständig an Ihrem Kleid? Bitte, Mrs. Rapstock. Ich habe zu lange gezögert, dir eine gebührende Strafe angedeihen zu lassen. Strecke die Hände aus. Nein, bitte, Mrs. Rapstock. Sofort! Oh, eine Ratte! Emily, das ist jetzt eine sehr ernste Angelegenheit. Mrs. Rapstock hat uns verlassen, weil sie mit dir nicht zurechtkommt. Ausgerechnet jetzt, wo dein Vater nicht da ist. Dabei hatte ich dich ins Vertrauen gezogen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es war keine Absicht. Es war ein Unfall. Ein Versehen. Es macht mich fast froh, dich in Tränen zu sehen. Die einzige damenhafte Regung, die ich an dir in letzter Zeit beobachten konnte. Ich will keine Dame sein. Emily! Was ich will, ist eine anständige Ausbildung. Ich will auf die Universität. Ich will Medizin studieren. Aber kein Mensch hört mir zu. Nimm dich bitte zusammen. Ihr verlangt, dass ich deinen und Papas Vorstellungen entspreche. Wann darf ich denn ich selbst sein? Junge Damen gehen nicht auf die Universität. Ich weiß, dass du mir das nie erlauben wirst. Aber was macht es? Ich werde sowieso keine Ärztin werden, weil ich vorher... Ich werde nicht alt genug. Mein armes Kind, was redest du da? Ich weiß es. Ich habe es gesehen. Oh Mama, ich habe mich nicht getraut, es dir zu erzählen, weil ich Angst hatte, dass du mich auslachst. Man hat mich verwünscht. Emily. Glaub mir doch. Irgendwas ist falsch mit dem Haus. Es ist nicht mehr Großvaters Haus. Natürlich nicht. Es ist mein Haus. Ich kann es nicht erklären. Aber etwas Fürchterliches wird geschehen. Und ich kann es nicht verhindern, weil ich vorher ertrinke. Emily, das ist jetzt aber genug Unsinn. Das wird mir einfach zu viel. So viele merkwürdige Dinge passieren. Ich habe Zettel mit Buchstaben zu einem Häufchen gestapelt. Aber sie bleiben nie so, wie ich sie hingelegt habe. Was für Zettel? Meine Kopfschmerzen setzen wieder ein. Sieh selbst, wenn du mir nicht glaubst. Komm mit auf mein Zimmer und sieh selbst. Emily, wir sind ja da. Hör also auf, an meinem Kleid zu ziehen. Als ich das Zimmer verließ, lagen die Zettel übereinander. Sieh dir an, wie sie jetzt liegen. Ein Kreis, der meinen Namen buchstabiert. Es tut mir leid, dass du so einen Schreck bekommen hast. Emily, da ist eine Ratte. Emily, wer ist da? Ich habe keine Angst. Bist du das? Wen erwartest du? Ich kenne dich und du kennst meinen Namen. Es muss derselbe sein wie deiner. Du nennst dich auch Emily? Bist du ein Geist? Nein, das bist du. Deinen Namen habe ich aus dem Science Game. Woher? Ein Videospiel, bei dem man über den PC Kontakt mit Toten aufnehmen kann. Ich verstehe kein Wort. Und ich bin nicht tot. Das musst du aber sein. Ich lebe noch und der Computer hat den Namen Emily ausgespuckt. Jedenfalls behaupten das meine Mitschülerinnen im Internat. Deine Mitschülerinnen? Sind es deine Freundinnen? Das kann man nicht gerade behaupten. Sie mögen mich nicht, weil ich Asthma habe und sie deswegen nachts im Schlaf störe. Sie haben die Buchstaben unseres Namens auf Zettel geschrieben und in eine Hexenzeremonie in den Fluss geworfen. Warum haben sie das gemacht? Das gehört zum Spiel. Aber vielleicht wollten sie mich damit auch nur schocken. Ich muss aufhören. Wenn sie mich hören, verschwören sie sich wieder gegen mich. Kannst du in die Küche kommen? Das ist mir der liebste Platz. Ich flüchte immer hierher, wenn ich mich verstecken will. Wir dürfen hier nicht rein. Mrs. Crabtree, hier in der Küche ist meine Zuflucht. Küche? Das ist das Büro der Internatsverwaltung. Aber dies ist doch keine Schule. Hast du sie noch alle? Das ist das Elmbrook-Gymnasium für Mädchen. Aber bald werde ich an der Universität studieren. Du gehst an eine Universität? Meine Mutter will es so. Aber du bist doch ein Mädchen. Was soll das heißen, du Sexistin? Es ist deine Atemnot, die ich schon so oft gehört habe. Anzunehmen. Deshalb können mich die anderen nicht riechen. Bist du schon mal gemobbt worden? Soll das heißen, dass du unglücklich bist? Warum rennst du nicht weg? Ich würde das tun. Meine Eltern würden durchdrehen. Die haben schon genug Sorgen, die Gebühren hier zu zahlen. Außerdem halten die Alten es für charakterbildend, sowas durchzuhalten. Erwachsene sagen gern solche Dinge. Am liebsten würde ich, statt zu studieren, irgendwo auf dem Land leben. Das Landleben kann sehr langweilig sein. Nicht für mich. Wenn ich kein Mädchen wäre, würde ich mich selbstständig machen und in einer Stadt leben. Mach dir keine Illusionen. Die Städte stinken, dass die Luft kaum zu atmen ist. Die Kids nehmen Drogen und zerstören. Sind sie krank? Nicht im eigentlichen Sinne. Ich meine, nehmen sie Drogen, um gesund zu werden? Sie fühlen sich dann nur besser. Gesünder werden sie sicher nicht. Soll das heißen, sie nehmen Drogen, um krank zu werden? Das verstehe ich nicht. Heutzutage sind alle total frustriert. Das bin ich auch. Ich möchte Ärztin werden und kann es nicht, weil ich ein Mädchen bin. Seit deiner Zeit hat sich einiges geändert. Warum sagst du das? Du behauptest also weiter, ich sei ein Geist. Ich sage es ungern, aber du bist das Gespenst. Was glaubst du, welches Jahr wir haben? Ich weiß, welches Jahr wir haben. 1909 natürlich. Voll daneben. Wir haben 1998. Und dann verschwand sie. Will, hast du mir zugehört? Hab ich. Weiß bloß nicht, was ich sagen soll. Von Geistern aus der Zukunft habe ich noch nie gehört. Ich wusste, dass du mir nicht glauben würdest. Das habe ich nicht gesagt. Mein kleiner Bruder, der starb an Diphtherie. Er hatte gerade gelernt zu pfeifen. Wenn ich im Wald Holz sammeln gehe, da höre ich ihn oft pfeifen. Also warum soll ich dir nicht glauben, Emily? Ich verstehe nicht, warum sie erschienen ist. Geister tauchen eigentlich nur auf, wenn sie Hilfe brauchen. Aber wie soll ich ihr helfen? Sie ist doch noch nicht einmal geboren. Emily! Was ist? Der Körper, den du im Wasser gesehen hast. Dein Körper. Da drüben im Schilf. Will? Du siehst ihn auch? Das bin ich, nicht wahr? Dasselbe Haar. Es ist... Emily. Emily! Oh nein, Papa ist zurück. Ich hau besser ab. Nein, bleib, wo du bist. Emily, wir haben dich im Haus gesucht. Dein Vater ist zurückgekehrt. Lieber Vater, ich freue mich, dass du wieder da bist. Darf ich dir meinen Freund Will vorstellen? Ich habe ihm schon so viel von dir erzählt. So, so. Guten Tag, Sir. Dein Vater war erfolgreich in seinen Bemühungen. Wir können das Haus halten. Dieses Ereignis soll am Wochenende mit einem Ball gefeiert werden. Jedermann ist eingeladen. Nicht jeder, meine Liebe. Wie wunderbar. Ein Ball zu meinem Geburtstag. Du sollst mein Tanzpartner sein, Will. Wäre das nicht herrlich, Mama? Nun, ja. Emily, in Anbetracht dessen, dass ich dich wieder hier am Fluss vorgefunden habe, bezweifle ich, dass du überhaupt an dem Ball teilnehmen wirst. Vater ist zurück. Wieder sitze ich in meinem Zimmer und das, obwohl ich Geburtstag habe. Außerdem musste ich Alice abgeben. Wenigstens weiß ich jetzt, dass nicht ich es bin, die sterben muss, sondern meine Namensschwester, falls ich es nicht verhindern kann. Aber wie kann ich ihr helfen? Meine Gedanken werden immer konfuser. Und dazu diese schöne Musik aus dem Ballsaal. Es ist doch mein Geburtstag. Ich werde mir dieses Fest nicht entgehen lassen. Ja, bitte? Mrs. Crabtree, ich hatte gehofft, dass Sie es sind. Und? Haben Sie es? Ja, Miss Emily. Ich musste nur noch überprüfen, ob keine Motten drin sind. Es ist sehr lange her, dass ich das Ballkleid einmal getragen habe. Ich hoffe, es passt. Sehen Sie nur, wie für mich geschneidert. Ach, ich bin Ihnen so dankbar und ich verspreche, dass ich sehr sorgsam damit umgehen werde. Oh, das müssen Sie nicht. Ich werde keine Gelegenheit mehr haben, es zu tragen. Es ist mein Geburtstagsgeschenk an Sie. Oh, Mrs. Crabtree, wenn ich Sie nicht hätte, danke, danke. Nicht zu danken. Hier habe ich noch eine Maske. Eine der Damen hat sie im Ballsaal auf einem Stuhl liegen lassen. Und, wie sehe ich aus? Wunderschön. Auch ich habe mal als ich jung war... So wird mich niemand erkennen. Und wenn, was kann schon passieren? Schlimmstenfalls schickt man mich auf mein Zimmer zurück. Und ich habe trotzdem etwas von meinem Geburtstag gehabt. Alles Gute zum Geburtstag, Emily. Es ist auch mein Geburtstag. Ich wünsche dir auch alles Gute. Das haut nicht hin. Mich gibt es für dich doch noch gar nicht. Und gut, es ist mir wirklich nicht an diesem Tag passiert. Die Mädchen im Internat wussten, dass ich nicht schwimmen kann. Mein Asthma. Trotzdem haben sie mich ans Flussufer gelockt. Mit dem Köder, sie hätten eine Überraschung für mich. Sie hatten sich ausgedacht, mir auf ihre Weise Schwimmunterricht zu geben. Die Superradikalmethode nannten sie es. Sie hatten nicht mit der starken Strömung gerechnet. Um mich war nur noch das Rauschen des Wassers und wie in einer riesigen Welle schwappte Dunkelheit über mich. Ich bin nicht im Fluss, ich bin im Ballsaal. Leute mit glücklichen Gesichtern tanzen um mich herum. Es ist so schön, aber trotzdem. Warum spüre ich Wasser in meinen Augen, meinen Ohren? Vögel am Himmel. Kannst du es sehen, Emily? Siehst du, wie die Zeit ihre Finger nach dir ausstreckt? Emily, ich muss dich sprechen. Es ist wichtig. Hab ihren Schrei gehört. Aber als ich sie rauszog, es war zu spät. Sie sieht so friedlich aus, als ob sie lächelt. Sie hat überhaupt nicht gekämpft. Sie lag einfach so im Wasser. Es ist meine Schuld. Oh, Emily, es tut mir so unendlich leid. Ich war außersehen, dich zu retten. Stattdessen war ich auf dem Ball. Mach dir keine unnötigen Vorwürfe. Aber du bist tot. Nichts stimmt. So langsam kapiere ich das. Das Flussufer sieht verändert aus. So viele Bäume, Wiesen, keine Betonmauern und Stacheldrähte. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Das versuche ich gar nicht erst. Ich möchte mit Emily alleine sprechen. Ich muss sowieso noch ein paar Fische fangen. Oh, der Blumengarten hier ist eine Sensation. Zu meiner Zeit war hier ein Asphalttennisplatz. Bist du immer noch ein Geist? Du bist der Geist. Wie kann das sein? Ein Geist ist jemand in der falschen Zeit, am falschen Platz. Wir sind sowas wie Zeitzwillinge. Am selben Tag geboren, aber zu verschiedenen Zeitaltern. Und dann ist da irgendwas durcheinander geraten. Aber wir sind fast 100 Jahre auseinander. Das hat keine Bedeutung. Zeit ist nicht so, wie wir gewöhnlich annehmen. Als ich im Fluss lag, sah ich am Ufer lauter Leute aus meiner Vergangenheit. Ich sah sie durch die Zeiten und trotzdem in einem Moment. Konntest du auch uns in unserem Landhaus sehen? Ja. Auch deinen Großvater und dich als kleines Kind. Es ist wie bei einer Zwiebel, nur eine dünne Haut zwischen den Schichten. Manche Leute können durchschlüpfen wie wir. Uns ist es wahrscheinlich gelungen, weil wir beide unglücklich in unseren Zeitaltern sind. Ich habe immer noch Träume. Der Traum vom Medizinstudium? Das ist nur in deiner Zeit ein Traum. Ich träume von anderen Dingen. Von einem ruhigen Leben, auf dem Lande, in guter Luft. Meine Krankheit würde mich weniger plagen. Kann ich dich was fragen? Es klingt hässlich, aber ich meine es nicht so. Nur keine Hemmungen. Als du im Fluss untergingst, warum bist du nicht ertrunken? Das bin ich. Aber nur für meine Zeitgenossen. Jetzt gerade kann ich überall sein. Allerdings kann ich auch nirgends bleiben. Warum bleibst du nicht hier? Hier ist kein Platz für mich. Aber du sagtest doch, dass du überall hingehen kannst. Ich für meinen Teil wüsste, wo ich hingehen will. In eine Zeit, in der es mir erlaubt wäre, zu studieren. In meiner Zeit war das selbstverständlich. Das wäre meine Zeit. Warum tauschen wir dann nicht? Das soll möglich sein? Natürlich würde das funktionieren. Unser Aussehen ist identisch. Kein Mensch würde etwas merken. Und was ist mit Will? In meiner Zeit gibt es auch Jungs. Meine Eltern wären mit dir sicher glücklicher als mit mir. Hatten wir nicht gesagt, dass Emily auf ihrem Zimmer bleiben muss? Ja, warum fragst du? Warum sehe ich sie dann mit diesem Habenichts vom Fluss beim Tanzen? Das muss eine Täuschung sein. So viele maskierte Damen, da kann man sich leicht irren. Aber der Junge ist einwandfrei zu erkennen. Er beherrscht nicht einen Tanzschritt. Eigentlich haben wir ihn eingeladen. Und wenn er das wirklich sein sollte, und wenn es tatsächlich Emily ist, die da mit ihm tanzt, wir sollten es übersehen. Es ist schließlich ihr Geburtstag. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass das Emily ist. Emilys Geist, Hörspiel von Colin Finbow. Übersetzung und Bearbeitung Andreas Weber-Schäfer. Die Personen und ihre Sprecher waren Emily und Geist, Nathalie Spinell. Edward, Stefan Schad. Will, Bernd Genann. Vater, Klaus Barner. Mutter, Helga Grimme. Mrs. Crabtree, Lilo von Plüskow. Mrs. Rapstock, Hedi Kriegeskotte. Regie, Andreas Weber-Schäfer. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1998.